Heute mit Karl dem Großen, DJ Karl Cox. Klappnight, heute mit Karl Cox. Bei mir im Studio Jörg Albrecht. Jörg, du warst als Deputy der HR3 Klappnight in Dortmund auf der Mayday letzten Mittwochabend. Erzähl, wie war's? War super. Also es war mal wieder gigantisch wie Mayday, das fast jedes Jahr ist oder jedes halbe Jahr ist. Es wird immer mehr aufgefahren und vor allem eins, das hat mir jemand von den Mayday-Betreibern gesagt, es wird verfeinert. Also sie möchten nicht jetzt diese Riesendimensionen haben und sagen, ach ja, es ist super geil und wir sind die Größten, sondern es wird wirklich was für die Leute getan, die da kommen, damit sie Spaß haben. Also das, was mich am meisten fasziniert hat, das war das Soundsystem. Das ist von Eastern Acoustic Works, eine amerikanische Tochter der Siemens. Die haben eine Boxeneinheit, die wiegt 800 Kilogramm. Davon sind 4 Stück in der großen Arena. Und selbst wenn man an der Tür steht, wenn man meinetwegen unter den Stuhl krabbelt, wenn es da welche gäbe, man hätte einen verdammt feinen Sound. Und der war wirklich da und war wirklich fantastisch. Hat viel, viel Spaß gemacht. Wie war das Licht gewesen? Licht war auch sehr gut. Naja, 110 Scanner, Computer gesteuert. Mal sehen, vielleicht haben wir nächstes Jahr 200. Aber ich glaube am Sound, da... Das ist das, was am meisten reizt. Ne? Das hatten wir ja damals bei Mayday 9 hier in Frankfurt. Da klang es dann in den Gängen oder in den Eingängen schon nicht mehr so dolle. Ich bin mir sicher, wenn Mayday wieder nach Frankfurt kommt und die nehmen diese ERW-Boxen und diese Soundsysteme, ich glaube, da werden wir hier auch wieder eine ganz leckere Party haben. Ja, die Technik macht auch ihre Fortschritte. Klar. Ja, Karl Cox, heute Abend in der HR3 Club Night. Dazu muss man eins sagen. Karl Cox haben wir übertragen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim Mayday. Karl hat sich nochmal, entschuldigt. Er kann heute Abend nicht hier sein. Deswegen vor kurzem, also vor ein paar Wochen, war er da, als er gesagt hatte, nee, es wird nicht klappen am 3. Mai. Er war hier live im Studio und hat hier im Studio, im Club Night Studio und 3 Stunden das am Stück aufgenommen, als wär's live. Das ist das, was wir heute Abend senden hier. Und genau das hören wir jetzt. Am 17. Mai 1997 ist es wieder soweit. Die HR3 Club Night feiert ihren 7. Geburtstag. This is the beginning. Mit Sven Feit, Dark Mark Spoon, Uli Brenner, Lady D, Chili T und Heinz Felber. Die geballte Ladung Club Night des Jockeys. Live auf einer Party mit zwei Dance Areas. Und ihr könnt mit dabei sein. Wo? Im ProX in Darmstadt, Landwehrstraße 89. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die 7 Jahre HR3 Club Night Geburtstagsparty am 17. Mai live auf HR3. 21.30 Uhr, HR Radio Service. Wir haben keine Meldungen. Und hier noch ein Hinweis, heute Nacht, also im Anschluss an diese Club Night, ab 24 Uhr startet eine gigantische Groove-Party und zwar in der Box in Frankfurt im Schauspielhaus am Willy-Brandt-Platz. Auf zwei Ebenen mit DJ Hell, Dimitri from Paris, DJ T, Yannick, Groover Klein und C-Bass. Lots of fun. everybody was freaking. Can you understand that? You know, like the way we used to do it. Yo, party people, we gotta keep this thing going. You know. Yo, party people. Can you understand that? You know, like the way we used to do it. People from all over the world. Let the bass kick. Let's do it. The bass kick. Are you there? Are you there? Are you there? Are you there? Are you there? Are you there? Let's do it. Let the bass kick. We'll be right back. 22 Uhr HR3 Radioservice mit einer Meldung, die den Stadtverkehr Frankfurt betrifft. Nach einer Veranstaltung in der Festhalle Behinderungen im Bereich der Theodor-Heuss-Allee. Lemmings. Plural. One away. Sure. There's this scary Mexican gangster dude poking his finger in my chest. There's these hooligan kids snapping their fingers at me. There's a putrid rotting corpse of a dead horse stuffed in the springs of the bed. There's rooms blazing a fire. There's a big fat needle from God knows where stuck in my leg, infecting me with God knows what. And finally, there's me, walking out the door, right fucking now. Buenas noches. Thank you. 22.30 Uhr, Hi3 Radio Service. Wir haben keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt mit Karl Cox. 20 Uhr, HR3 Radioservice mit einer Meldung. A7, Würzburg Richtung Fulda, zwischen Bad Brückenau Wildflecken und Bad Brückenau Volkers nach einem Unfall Sperrung des linken Fahrstreifens.

ist 23.30 Uhr, HL3 Radioservice, A7 Würzburg Richtung Fulda zwischen Bad Brückenau Wildflecken und Bad Brückenau Volkers nach einem Unfallsperrung des linken Fahrstreifens. Und weiter mit Karl Cox.